Bitişen. Guten Tag, Ali, ist mein Name. Ich bin Diensthabender Arzt. Bevor wir über Ihre Beschwerden sprechen, würde ich Ihnen gerne ein paar personenbezogene Fragen stellen. Sind Sie Okay. damit einverstanden? Ja, klar, natürlich. Wie heißen Sie? Ich heiße Helga Hagen. Ihr Helga Hagen. Vorname. Helga. Okay, und Nachname? Hagen. Hagen. Ich Okay, bin eine Frau Frau, ne? Hagen. Okay, danke. Wie alt sind Sie? Ja, ich bin werde jetzt demnächst 60. Bin am 18. Mai 63 geboren. 18. Mai 3 und 63. 60. Okay. Und wie groß sind Sie, 1,63 Frau Meter steht in meinem Ausweis. Hahn? Wie viel wiegen Sie? 80 Kilo. Ja, vielen Dank für die Informationen. Frau Hagen, was führt Sie zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe so ganz, ganz heftige Bauchschmerzen, und zwar hier so oben im Bauch. Und das kommt mit so Wellen, da krampft sich alles zusammen. Und das ist heute Morgen, also im späten Vormittag hat das angefangen, ja, sehr späten Vormittag. Wir hatten einen Sektempfang bei meinem Mann im Büro, und da gab es so Häppchen und Champagner und Sushi. Und ich weiß nicht, ob da irgendwas nicht in Ordnung war, aber mit einmal ging das los, diese Schmerzen. Und mir ist unheimlich schlecht und ich musste mich auch übergeben. Und da ist das ganze Zeug wieder rausgekommen und es war ganz schlimm. Und ja, und ich fühle mich einfach grässlich schlecht. Ich habe richtig heftige Schmerzen. Okay, ich verstehe, Frau Hagen. Könnten Sie bitte mir sagen, wo genau die Schmerzen sind, Oberbauch oder? Ja, also oberhalb vom Bauchnabel, also so quer rüber eigentlich. Und sind die Schmerzen langsam oder plötzlich begonnen? Die sind richtig schnell gekommen. Mit einmal fing das an. Und könnten Sie bitte mir sagen, könnten Sie bitte die Schmerzen beschreiben? Sind die Schmerzen eher dumpf, verdrückend, Also stechend es ist oder? ganz starker Druck und ja, wie kann man das beschreiben? Und ebenso das krampft sich so alles zusammen. Ne? Okay, ich verstehe, Frau Hagen. Dienen Sie diese Schmerzen aushalten oder bräuchten Sie Medikamente Ja, ich habe gegen versucht, diese was zu Schmerzen? nehmen, aber das ist natürlich sofort wieder rausgekommen, ja. Aber wenn wir jetzt nicht so lange brauchen, dann können Sie mir vielleicht hinterher ja ein Medikament geben. Okay, Frau Hagen. Und gibt es etwas Auslöser für die Schmerzen? Ich sagte ja, ich nehme an, dass das dieses Essen bei dem Sektempfang war, ne? Könnten Sie bitte wiederholen, was für Essen haben Sie? Ja, es gab da Sushi und so kleine ja, so Häppchen, so Canapés mit was weiß ich, Aufschnitt und Käse und ich habe gar nicht so viel gegessen. Aber also wenn ich jetzt nur an diese Fischgeschichten denke, uch, dann wird mir ganz schlecht, ja. Okay, ich verstehe, Frau Hagen. Und haben Sie Schmerzmittel eingenommen? Ich habe das versucht, ich habe versucht, Ibuprofen einzunehmen, aber also ich habe mich dann sofort hinterher wieder übergeben und dann war natürlich alles wieder weg. Okay. Hagen. Und wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 1 sehr leicht Oh, wenn und die Welle so 10 richtig sehr kommt, stark ist? puh, da, wenn die Welle richtig kommt, dann ist das sicherlich bei 8 bis 9. Acht bis 9. Und strahlen die Schmerzen irgendwo hin aus, in andere Ja, Körperregionen aus. stimmt. Also, wo Sie fragen, ne? So in die rechte Schulter geht das hier so hoch. Rechte Schulter. Okay, ich verstehe. Und könnten Sie bitte sagen, ich habe nicht ganz gut verstanden. Rechter Oberbauch oder linker Oberbauch? Haben Sie Nee, diese also ich würde Schmerzen? sagen, der ganze Oberbauch quer rüber, ne? Also praktisch unterhalb der Brust, oberhalb des Nabels, das tut alles weh, ja? Und aber es strahlt so nach rechts oben. Ja, ganz. Und haben Sie diese Schmerzen früher gehabt? Nee, solche Schmerzen hatte ich nicht. Was mir aufgefallen ist, also im Rückblick, dass ich schon seit längerer Zeit so nach fettigem Essen ein bisschen Probleme hatte und dass ich auch häufiger mal Durchfall hatte. Und dass es mir eigentlich in letzter Zeit sowieso nicht so wahnsinnig gut ging. Ich weiß nicht, ob das jetzt so da drin sich irgendwie zugespitzt hat. Normalerweise bin ich ganz gesund, ich habe überhaupt nichts. Aber ja, das ist jetzt mit einmal, dass es mir richtig schlecht geht. Okay, Frau Hagen. Und haben Sie Fieber? Ich habe nicht gemessen, glaube ich aber nicht. Und haben Sie Nachschweiß oder Schüttelfrost? Nein, nein, das fing erst ja heute Morgen an. Ja, aber Okay, ich habe keinen und Nachtschweiß, keinen Schüttelfrost, nee. wie ist Ihr Appetit? Ja, eigentlich ist der gut. Aber jetzt im Augenblick darf ich überhaupt nicht ans Essen denken. Okay, und haben Sie in letzter Zeit ab oder zugenommen? Nee, leider nicht abgenommen. Nee, habe ich nicht. Okay, Fragen. Schlafen Sie gut? Meistens schon, ja. Ist Ihnen schwindelig? Schwindelig? Nee. Ja, schwindelig. Nein, schwindelig ist mir nicht. Okay, und vielen Dank, Frau Hagen. Leiden Sie an chronischen Vorerkrankungen? Nee, ich sag doch, ich bin kerngesund. Ich habe nie irgendwas gehabt. Deswegen wundert mich das ja so, was jetzt los ist. Und nehmen Sie regelmäßig oder gelegentlich Medikamente Nee, ich nehme eigentlich ein? gar nichts. Manchmal, wenn ich so ein bisschen Magenkrämpfe habe, dann nehme ich mal so eine Magnesiumtablette. Aber das ist auch alles. Sonst nehme ich gar nichts. Ich war immer stolz, wie fit ich war. Gegen Magenkrampf oder andere? Wadenkrämpfe. Warten, okay. Mhm. Ich verstehe, okay. Und sind Sie schon einmal operiert worden? Ja, als Kind habe ich die Mandeln rausbekommen, ja. Und dann, ja, hat man mir vor 10 Jahren die Gebärmutter entfernt, weil ich da Myome hatte. Aber das war auch das einzige Mal, dass ich irgendwie ein bisschen Gesundheitsprobleme hatte. Und noch weitere Operationen? Wollen Nee. Sie? Okay. Haben Sie irgendwelche Allergie? Ja, man hat mal festgestellt, dass ich eine Nickelallergie habe, dass ich also mit so Metallknöpfen und was ich so ganz einfach im Besteck oder so muss ich ein bisschen Kontakt meiden. Und natürlich auch mit Modeschmuck und so, ne? Wie äußert sich diese Allergie? Ja, dann kriege ich da an den Kontaktstellen so trockene, schuppige, rote Haut und es juckt. Rote Haut und juckt, was? Okay. Und sind Sie vollständig geimpft? Ich Ja. bin vollständig geimpft, ja klar. Ich meine, gegen Krankheiten, Kinderkrankheiten und auch Corona. Ja, Kinderkrankheiten ist ja schon lange her, aber gegen Corona bin ich auch geimpft, ja. Und ich glaube, sonst ist auch alles so, was man so haben muss. Da achtet mein Hausarzt eigentlich schon drauf. Okay, vielen Dank, Frau Hagen. Und rauchen Sie? Nein, ich habe noch nie geraucht. Trinken Sie Alkohol? Ja, hin und wieder trinke ich ein Glas Sekt. Ja, das passiert schon so 2 bis 3 Mal in der Woche. Ja. Zwei bis dreimal. Okay. Nehmen Sie bitte nicht persönlich. Ich muss diese Frage stellen. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Mit Drogen? Nein, mit Drogen habe ich keinen Kontakt. Okay, ich habe vergessen, diese Frage. Wie ist Ihr oder haben Sie Probleme mit Stuhlgang oder Einwasserlassen? Naja, also beim Stuhlgang, da sagte ich ja, dass ich schon längere Zeit leicht mal Durchfall habe, ne? Und beim Wasserlassen, da ist mir tatsächlich in letzter Zeit aufgefallen, Entschuldigung, in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass der Urin ungewöhnlich dunkel ist. Okay. Und Durchfall, wie häufig müssen Sie auf die Toilette gehen? Ja, das ist manchmal 2, 3 Mal am Tag. Aber das ist nicht immer Durchfall. Das ist dann mal fest und mal ist es so dünnflüssig eben, ne? Okay. Und haben Sie dunkle Urin Wasser lassen? Ne? Ja, also das sah ein bisschen dunkler aus als normalerweise, ja. Okay. Und Frau Hagen, wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe 2 Töchter, aber die sind natürlich erwachsen und aus dem Haus. Sind Sie gesund? Die Töchter, ja, zum Glück, ja, natürlich. Ja, gut. Und haben Sie Geschwister? Nein, ich habe keine Geschwister. Mit wem leben Sie? Mit Ihrer Familie? Mann. Die Kinder sind, wie gesagt, Okay. aus dem Haus. Na gut. Und leben Ihre Eltern noch? Ja, die leben noch, aber Also die sind beide gesund, halt ich natürlich nicht so ganz auf dem Damm mehr. Mein Vater hatte einen Schlaganfall und lebt im Altenheim, der ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Und meine Mutter hat eine kleine Wohnung da ganz in der Nähe und die lebt aber noch alleine, aber die hatten so ein Altersdiabetes halt, ne? Und muss regelmäßig Okay. Medikamente nehmen, ist da aber eigentlich ganz gut eingestellt und deswegen will die auch noch nicht in das Altenheim ziehen. Nur Diabetes leidet sehr. Genau. Bitte? Nochmal? Ihre Mutter leidet ihre Mutter nur an Ja, das ist das Diabetes oder Einzige, was noch? ich weiß, ja. Okay. Fragen. Und was sind Sie vom Beruf? Ja, ich leite eine kleine Galerie hier in der Stadt. Was für eine Galerie? Eine Art Kunstgalerie. Galerie? Eine Kunstgalerie, okay. Kunstgalerie. Wir machen Ausstellungen und verkaufen und ja, eine sehr schöne Arbeit. Und das heißt, Sie sind Künstler, ne? Nein, ich verkaufe Kunst Oh, Verkauf. und stelle sie eben aus und biete Künstlern eine Möglichkeit, dass sie bei mir ausstellen. Okay, Frau Hagen, ich bin mit meiner Gespräch fertig. Haben Sie noch Frage an mich oder? Ja, was kann denn jetzt die Ursache sein für diese krassen, heftigen Schmerzen? Ja, Frau Hagen, ich verstehe Ihre Sorgen, aber ich kann noch nicht sagen, was Sie haben. Da ich ja jetzt körperliche Untersuchungen machen müssen, auch Untersuchungen, zum Beispiel Blutabnahme oder Ultraschall im Bauch, dann kann ich genau sagen, was Sie haben. Okay. Und was machen wir jetzt weiter? Zuerst ich wurde Ihnen körperlich untersuchen machen, Ja. dann Wo muss ich da warten hier jetzt oder was mache ich? Ich nehme im Wartezimmer Platz. Oder was? Ja, Sie Okay. sollten oder Sie müssen warten, weil Sie haben eine starke Bauchschmerzen und ja, ich muss ein paar Krankheiten ausschließen. Ob Sie ernste Krankheit hat oder nicht, ja, ob haben oder nicht, ja. Alles klar, Gut. Also warte ich jetzt im Wartezimmer auf Sie. Ja, Haben Kollegen oder bitte. Kolleginnen andere Fragen? Gut, wir müssen irgendwo einen Punkt finden. So, darum geht's. Wir müssen ein Ich Ende finden. Ja. denke, alle Fragen gestellt, aber durch Neuseer Erbrechen ein bisschen beschreiben, Kurz. ja, kurz beschreiben. Und Neuseer, jetzt momentan gibt es Neuseer oder ständige oder Ihr ist eine. andauernd schlecht, genau. Sie beklagt andauernde Übelkeit und sie hat sich dreimal übergeben und das waren immer die Essensreste da Essen. von dem Frühstück da. Ne? Ja, vielleicht noch wichtiger eine Frage. Ja? Hat Ihre Haut sich verändert? Ich meine Farbe? Oder haben Sie Die beim Haut. Ihrer Auge etwas Die gelb Augen, geworden? okay. Ist mir nicht aufgefallen. Unverträglichkeiten, wir haben nicht gefragt. Er hat nur Allergie gefragt, ne? Aber sie hat Allergie, keine aber Unverträglichkeit. ja, zum Beispiel diese Vergiftung, zum Beispiel, diese gibt's mir, Also ist ja, bekannt. Fischallergie oder sowas, ja, klar. Aber ist nichts bekannt. Nicht bekannt. Keine Ikterus, keine Unverträglichkeit. Okay. Nein. Ich denke, alle Fragen gestellt. Denke Das ich auch, ja. ist gut. Können wir als Geschichte anfangen? Hadi. Minute. Eine Minute. Ali Dann. ist eine Gastroenterologe Abteilung. Ah, das Ja. lief ihm sozusagen ins Messer, Ja. ja. Ja. Deswegen eine leichte Ich Situation. weiß es ja vorher nicht, wer Ja, kommt. sie haben nicht wissen, nicht gewusst. Ja. Ehrlich gesagt, ich habe ein paar Verdachtsdiagnose, aber ich weiß nicht, welche Ja, richtig oder vielleicht, nicht. Ja. also es ist ein altbekannter Düsseldorfer Fall. Ja. Ja, alle Düsseldorfer haben den schon x-mal wieder gekaut. Ja. Ja, und ja, wir gucken mal, ob wir im Arzt-Arzt-Gespräch Ja, drauf kommen. bitteschön. Ja. Okay, und guten Tag, Frau Oberärztin. Ja, hallo. Ja, ich möchte Ihnen gerne die Patientin Frau Hagen vorstellen. Sie ist 60 Jahre alt, 1,63 Meter groß und 60 Kilogramm schwer. 80. 80, oder? 80 80 Kilogramm. Okay. Ja. Entschuldigung. Okay. 80 Kilogramm schwer. Sie stellte sich bei uns wegen seit heute Vormittag krampfartiger, drückender Bauchschmerzen vor. Die Patientin berichtet, dass die Schmerzen plötzlich aufgetreten seien und sich im Verlauf verschlechtert hätten. Und zusätzlich teilte sie mit, dass die Schmerzen 8 oder 9 auf einer Skala seien und ferner sind dem Patienten folgende Begleitsymptome Sekunde, Sekunde, hat sie aufgefallen. irgendwas gesagt? Hat sie irgendwas gesagt, was Auslöser sein könnte? Ja. Auslöser nach Essen. Nach dem Was Essen. gegessen? Was hat sie Ja, was? gegessen? Sushi und Sekt. Ja. Ja. Champagner. Roher Fisch. Ja, Roher Fisch, ja, Fisch. Fisch. Sushi. Ja. Ja. Diese Schmerzen seien nahrungsabhängig, besonders nach Sushi. Sie klagt über auch erbrochen und ja, in der vegetative Anamnese bis ja, unauffällig bis seit heutiger Appetitlosigkeit und Diore und auch dunkle Wasser lassen. U dunkel Dunkler Urin. Urin, ja. Und in Vorerkrankungen sind keine bei der Patientin bekannt und auch Medikamente nehme die Patientin keine Medikamente ein und als es wurde bei der Patientin als sie Kind war, Tonsillektomie und wegen Myome, Hysterektomie durchgeführt Wann? und die Wann war die Hysterektomie? ich habe vergessen. Okay. Ja, Myomektomie gibt es, aber Hysterektomie eine nicht Habengenetik Gebärmutter genannt. entfernt. Ja, Myomektomie Vor gibt 10 Jahren hat sie gesagt, ja vor ne? 10 Jahren, aber Hysterektomie Nee, sie hat gesagt Hysterektomie, nicht Myomektomie. Sie hat gesagt Hysterektomie wegen Hysterektomie. Myomen, ne? Wegen dem, Ja, okay. wegen Myom, ja, genau. Okay. Vor zehn Und die Jahren. Patienten Okay. Die Patientin sei allergisch auf Nickel, darauf reagiere Pruritus und Erythem. Erythem. Ja, Erythem. Und sie sei vollständig geimpft, sie sei Nichtraucherin, trinke 2 bis 3 Glas Wein oder pro Woche Drogenkonsum, Sekt, okay. Wie viele Jahre Drogenkonsum. trinken die Patient Alkohol? Wie viele Jahre? Ich habe noch nicht gefragt. Okay. Der Also sie trinkt Drogenkonsum den. wurde Wie verneint. lange wissen wir nicht? Ja, Wie wie lange lange wissen geht? wir nicht? Ja. Aktuell trinkt sie 2 bis 3 Gläser Sekt pro Woche. Sowas ändert sich ja im Laufe des Lebens auch, ne? Ja. Okay, und sie sei verheiratet, habe 2 gesunde Töchter, lebe mit ihrer Familie, habe keine Geschwister. Sie habe Kunstgalerie und ihr Vater habe einen Apoplex erlitten. Und die Mutter sei an Diabetes oder leide an Diabetes. Und die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Cholestase, Pankreatit oder Nochmal, bitte. Biliärpankreatitis Ach so, okay. hin. Alternativ kommen folgende in Betracht: Cholezystitis, akute Cholezystitis, auch Pankreaskarzinoma und Polylithiasis erstmal. ja, Cholelithiasis auch und Was als machen Sie denn erste Maßnahme, diagnostisch jetzt mit der Patientin? ja, zuerst würde ich körperliche Untersuchungen machen. Worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Ja, zum Beispiel auch zuerst Inspektion, dann Palpation. Bei der Palpation rechte Oberbauch oder McBurney-Zeichen und Murphy, Entschuldigung. Und Mörchen. ja, Murphy-Zeichen. Kulen-Zeichen. Ja, Kulen-Zeichen, aber es ist so wenig bei akute Pankreatitis. Zur weiteren Abklärung würde ich Blutabnahme Blut abnehmen. Was würden Sie für Werte im Labor bestimmen? Labor Amylase, zuerst Blutbild, dann Leberenzyme, AST und ALT, auch alkalische Phosphatase und GGT, auch Amylase und Lipase, und auch Entzündungsparameter wegen akute Cholezystite, Okay, und Bilirubin Genau. auch wegen Cholestase, weil die Patientin hat gesagt, sie habe Dunkelurin, das heißt, kann es Cholestase sein. Genau. Und Was machen Sie noch im Labor, außer den Blutwerten? außer Blut, Nee, labortechnisch. Was Ultraschall, machen Sie? Was hepatobiliäre geben Sie noch mit ins Labor? Ultrasonografie. Und Stuhldiagnose, Urindiagnose, IFOP und so weiter. Stuhldiagnostik. Ich habe jetzt also speziell an die Stuhlprobe gedacht, ne? Ja, Weil sie Stuhlprobe. beschreibt, sie hat Durchfall Ja. und dass man da guckt, ob da irgendwas wächst, ne? Ja. Okay. Ja, dann machen Sie Ultraschall, ja? Ja, und damit können wir akute Cholezystite, auch Bilirkolestase ausschließen. Können wir Choledocholithiasis feststellen, ja, und auch können wir damit Pankreas ja, oder Darstellen. Pankreas darstellen, ja, genau. Ja, sehr gut. Okay. Gut. Und ja, was geben Sie der guten Frau denn gegen die Schmerzen? Ibuprofen. Oral oder intravenös? Okay. Ha, okay. Wenn Patient akute Pankreatitis, leiden, können wir Tramadol oder ja. Zum Beispiel, ja, die hat ja richtig heftige Schmerzen, ne? Also Ja. würden Sie sie auch stationär aufnehmen? Ja, ich wurde stationär, die Patient Ja, und man kriegt sie stationär sofort aufnehmen. zwei ordentliche Zugänge, ne? Ja. Ja, Zugang, auch Ja, und dann kriegt sie natürlich Großzügige IV. Zweizugänge. Sie kriegt IV ein Schmerzmittel. Und was potenziell noch? Große Menge Hydration, auch Ja, weil sie viel verloren hat durch Durchfall und Erbrechen. Ja, okay. Und was würde man noch machen? Sie berichtet ja von Krämpfen. ja, und ja. Infusionstherapie, Blutgasanalyse. Ich meinte jetzt noch zur Schmerztherapie. Was würde man noch machen? Hier sind ein Mittel bekommen, oder? Nein, Ja. Butylscopolamin. Geht um Spasmolyse. Ne? Also einmal natürlich Analgesie, aber eben auch Spasmolyse, ne? Ja. Dass die Ja. Krämpfe weniger Ja. werden. Ne? Okay, gut. Und ja, wie würde es potenziell weitergehen? Was könnte man noch für ein invasives Verfahren Ja, wenn anstreben? sollte sich meine Verdachtdiagnose bestätigen, empfehle ich, schlage ich RCP Genau. durchführen. Und wenn ja, oder zuerst können wir auch endoskopische Ultrasonographie durchführen. Dann können wir ja auch RCP durchführen. Sehr gut. Okay. Gut. Ja, dann schauen Sie zu, wie es Frau Hagen Hagen. weitergeht. Hagen. Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden. Ja, und dann hoffe ich, dass es der Patientin bald besser geht. So. Gut. Ja. Also, keine Frage, Anamnese war top. Bericht würde ich so ein paar Kleinigkeiten wirklich nur ansprechen wollen. Also klar, Sie sind keine Frage schuldig geblieben. Ja, was auch immer man gefragt hat, Sie wussten immer alles, ne? Kein Ding. Aber diese Geschichte, wie es zu den Schmerzen gekommen ist, das ist ja eigentlich so eine klassische Situation, ja. Man ist bei einem festlichen Essen, bei einem Empfang und da gibt es was Besonderes, was man sonst nicht isst, ja. Und das klang jetzt so, also ja, sie hat Bauchschmerzen, besonders nach Sushi. Das ist immer, wenn sie Sushi isst, kriegt sie kolikartige, ja. Nee, so ist es ja nicht, sondern sie hat eben einmal zu diesem Sektempfang jetzt da diesen komischen rohen Fisch gegessen, ja. Und das ist ihr nun überhaupt nicht bekommen, was auch immer das war. Ob das eben die blöde Galle war, ja, oder ob das tatsächlich eine Fischvergiftung war oder irgendwie was weiß ich, eine ganz normale Gastroenteritis, weil sie da irgendeinen Keim mitgefuttert hat, ja, das wissen wir ja nicht, ja. Und insofern muss man, finde ich, schon das sehr präzise nochmal nachfragen, was haben sie genau gegessen, was weiß ich, stand es längere Zeit da, zum Beispiel, das wäre vielleicht noch so ein bisschen, und eben auch in der Schilderung ganz klar, dieses Essen war Auslöser oder dieser Empfang, das ist ja sehr ungewöhnlich, dass man so schon zu sich nimmt. Der gute Deutsche isst ein Marmeladenbrötchen morgens, ja. Oder was weiß ich, Haferflocken, ja, so wie ich. Aber man isst ja normalerweise keinen Sekt und Frühstück am Morgen, ja. Und das ist ihr halt nicht bekommen, ja. Und sie hat aber durchaus gesagt, dass sie schon länger diese Durchfallgeschichten hat und dass sie sich schlapp fühlt, ne? Gut. Ja, ich kann Ihnen verraten, es war tatsächlich die akute Cholezystitis. Also das ist zumindest die Diagnose, die die hier angegeben haben. Und ja. Ach, eine Sache noch, Winzigkeit, eine wirklich Winzigkeit. Sie haben gesagt, sie lebt mit ihrer Familie. Sie haben aber vorher was anderes nachgefragt. Ich habe gesagt, die Töchter sind aus dem Haus und sie lebt mit ihrem Ehemann. Ne? Also Familie nicht, sondern die Kinder sind aus dem Haus und sie lebt mit dem Ehemann. Aber sonst war wirklich alles eins zu eins super wiedergegeben. Top. Ne? Winzigkeit bedeutet, was bedeutet Ganz winzig? klein, winzig klein. Ja, eine Winzig. ganz Kleinigkeit. Ja. Ja, gut. Können Sie damit leben? Ja, erstmal anneanneniz hat geführt und Was? deswegen erstmal. Nee, das war die erste Anamnese? Ja, erste Ja, Anamnese. Ja. unglaublich. Ja. Ja, super. Ja, gut. Danke. Nein, also Gerne. wirklich, war richtig gut. Diese beiden Kleinigkeiten würde ich sagen, das hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht. Ne? Gut. Die Ja, Patientin siehst du hat doch. gesagt, ähnliche Beschwerden längere Zeit fetthaltige Essen, dann ein bisschen ähnliche Beschwerden gibt. Aber wir müssen detailliert diese, oder? Ja, sollte man nochmal nachfragen. Ne? Wenn man es nicht so ganz auf dem Schirm hat, dass man das so registriert hat. Das Problem ist ja, ich bin immer so eine Patientin, die viel redet. Ne? Ja. Und ich gebe Ihnen, ganz am Anfang gebe ich Ihnen viel Input. Und dann müssen Sie eigentlich schon ziemlich viel mitschreiben und sortieren. Aber kein Patient wartet, dass Sie ihm Frage für Frage stellen. Ja? Der sagt, oh, mir ist schlecht, ich habe das und das gemacht, das und das ist jetzt und sonst habe ich das nicht. Ja, der erzählt Ihnen ja relativ viel auf einmal. Ja. Ja, ich glaube, das ist schon, also ich glaube, dass der Patient nur da sitzt und wartet, dass Sie ihn was fragen und nur Ja und Nein antwortet, das werden Sie selten erleben. Ja? Wäre vielleicht manchmal einfacher. Ja. Okay. Nein, also war richtig gut, würde ich sagen. Und ja, das war dann jetzt auch unsere letzte Anamnese für lange Zeit. Ja, für praktisch den ganzen Monat. Ja. Ich verabschiede mich bei Ihnen allen, Dankeschön. wünsche Ihnen allen einen gesegneten Ramadan, eine gute Zeit. Und dann sehen wir uns wieder nach dem Fastenbrechen im April. Ja? Dankeschön. Dankeschön.